Die Trachinnerinnen von Sophokles, übersetzt von J. J. C. Donner. Personen: Herakles, Deianeira, seine Gemahlin, Hylos, beider Sohn, Lichas, ein Herold, eine Dienerin, ein Bote, ein Greis, Deianeiras Amme, Chor trachinischer Jungfrauen. Der Schauplatz ist in Trachis vor dem Palaste des Königs Keux. Deianeira, eine Dienerin. Deianeira. Wohl sagt ein Spruch der Menschen schon in alter Zeit, kein irdisch Leben könne man, bevor es schloss, erkennen, ob es glücklich, ob unselig sei. Ich aber weiß von meinem, eh in Hades Haus ich wandre, dass es bitter ist und jammervoll. Schon als in Öneus meines Vaters Haus ich war und noch zu Plenron wohnte, litt ich herbe Qual der Ehe wegen, wie noch kein Ätoler Weib. Ein Strom genannt Achilloos war mein Freier, der um mich in drei Gestalten bei dem Vater warb. Leibhaft erschien er als ein Stier, dann wand er sich als bunter Drache, kam darauf in Mannsgestalt mit Stieres Haupte. Von dem dicht beschatteten Barthaare strömten Bäche lautern Quellen Tranks. So war der Freier, dessen ich gewärtig war, und täglich sehnt ich Arme mir den Tod herbei, bevor ich solchem Manne mich als Braut gesellt. Doch endlich, spät erst, aber viel willkommen mir, erschien Alkmenes und des Zeus gepriesener Sohn, der mit dem Strome kühn bestand den Kampf der Schlacht und mich erlöste. Zwar des Kampfes Gang und Art beschreib ich nicht, wie könnt ich's auch, wer ohne Furcht dem grausen Schauspiel zugesehen, erzähle der's, denn ich, erschüttert saß ich da, voll banger Angst, daß mir die Schönheit herben Gram bereite noch, doch gab ein gutes Ende Zeus der Kampfeshort, wenn's anders gut war. Denn nachdem Herakles mich zum Weib erkoren, nähr ich Sorg um Sorge stets, um ihn mich harmend, zeugt ja doch die eine Nacht, die andere Nacht ihr folgend, treibt hinweg das Leid. Ich gab ihm Kinder, die der Vater irgendwann, so wie der Landmann, der ein fernes Feld bebaut, nur bei der Aussaat und bei der Ernt einmal gesehen. So war das Leben, welches mir den Gatten stets ins Haus und aus dem Hause trieb in fremdem Dienst. Doch nun, nachdem er seiner Kämpfe Ziel errang, durchwühlt die Sorge mein Gemüt am heftigsten, denn seit den tapfern Iphitos sein Arm erschlug, sind wir in Trachis, wohnen als Vertriebne hier beim alten Gastfreund. Doch wohin Herakles sich gewendet, niemand weiß es. Mir nur ließ der Held, von hinnen ziehend, bittre Wehen um sich zurück. Ja, fast gewiss erkenn ich's, daß ein Leid ihn traf. Denn lange her schon ist es, 15 Monde weilt er außen, ohne daß von ihm mir Kunde kam. Ein schweres Leid ist's, also zeigt das Blatt mir an, daß er zurückließ, als er schied, daß dieses mir kein Leiden bringe, fleh ich oft die Götter an. Die Dienerin. O Deianeira, Fürstin, oft gewahrt ich schon, wie du betrübt in tränenreiche Klagen dich ergossest, dass Herakles ausgezogen sei. Doch heute, wenn's der Sklavin schlichtem Sinn geziemt, dem freien Weib zu raten, gönn auch mir ein Wort. Du bist an so viel Söhnen reich, was sendest du nicht ihrer einen auszuspähen des Mannes Spur? Zumal dem Hylos ziemte das, vertrauen wir ihm, dass ihn um seines Vaters Wohl die Sorge treibt. Da kommt er eben leichten Schritts zum Haus heran, dass, wenn dir meine Rede nicht unzeitig dünkt, du seinen Beistand nützen kannst und meinen Rat. Hylos, die vorigen, Deianeira. O Sohn, Geliebter, aus dem Mund unedler auch fällt oft ein Rat zum Guten. So sprach dieses Weib zwar eine Magd nur, doch ein hochgesinntes Wort. Hylos. Was, Mutter, lass mich's hören, wenn ich's hören darf. Deianeira, dass du's versäumst, zu forschen, wo dein Vater weilt, der schon so lang entfernte, bringt Unehre dir. Hylos. Nun, wenn ich sagen trauen darf, so weiß ich es. Deianeira. Und wo des Landes hörst du, dass er weilt, o Kind? Hylos. Im abgewichenen Sommer frönt er lange Zeit als Diener, sagt man, einem Weib in Lydia. Deianeira. Nun, wenn er das vermochte, kann er alles tun. Hylos. Doch ward er dieses Joches frei, wie ich vernahm. Deianeira. Wo soll er jetzt sein? Lebt er oder starb er gar? Hylos. Er rückte, heißt es, vor die Burg des Eurytos im Lande Euböas oder schickt hiezu sich an. Deianeira. Und weißt du nicht, Sohn, dass er zuverlässige Orakel über dieses Land mir hinterließ? Hylos. Und welche, Mutter? Denn ich weiß von diesen nichts. Deianeira. Entweder harre seiner dort der Tage Ziel, so hieß es, oder wenn er Sieg in diesem Kampf, verfließ in lautern Wonnen ihm des Lebens Rest. Nun also seine Waage schwankt, so gehe, Kind, ihm beizustehen, da wir selbst gerettet sind, wenn er sich rettet oder untergehen mit ihm. Hylos. Ich gehe, Mutter, wäre mir der Götterspruch bekannt gewesen, wär ich wohl schon lange dort, doch ließ für unsern Vater sein gewohntes Glück nichts uns befürchten, noch zu sehr in Sorgen sein. Jetzt, weil ich das vernommen, unterlass ich nichts, bis ich davon die ganze Wahrheit ausgeforscht. Deianeira, so gehe, Teurer, wenn man auch in später Zeit vernimmt von einem Glücke, bringt es noch Gewinn. Hylos ab, der Chor der Jungfrauen aus der Stadt tritt auf und ordnet sich vor dem Palaste. Deianeira, der Chor, erste Strophe. Den helle Nacht, wenn sie vom Äther entweicht, gebiert und wiegt in Schlummer dem flammenden Gott Helios. Helios ruf ich, dass er uns verkünde, wo mir verweile der Sohn Alkmenes. Herrscher leuchtend in strahlender Glut, ob auf des Meeres Wogen er, ob durch die zwei Festländer irrt, sprich, alles schaut dein göttlich Auge. Erste Gegenstrophe. Denn lange schon seh ich in sehnendem Gram der Deianeira, die er im Kampf sich erstritt, gleich dem geängsteten Vogel, nimmer ruhn des Auges Sehnsucht, welchem die Träne versiegt. Stets denkt sie angstvoll, ach, des entfernten Gemahls und härmt sich, dass sie sonder ihn im öden Lager schmachten muß, ein jammervolles Los erharrend. Zweite Strophe. Wie man in Weiten der See, wann Boreas oder der Süd stürmt, Wogen sich drängend an Wogen, kommend und gehend erblickt, so treibt den Sohn Thebes umher des Lebens vielfältige Not und wächst empor kretischen Meers Wallungen gleich, doch lässt ihn nie straucheln ein Gott und hält ihn stets ferne vom Haus des Todes. Zweite Gegenstrophe. Darum setz ich ein freundlich tadelndes Wort dir entgegen, sage dir bessere Tage, Hoffnungen darfst du mir nicht verschmähn. Das Glück ohne den Schmerz wand auch der allherrschende Sohn des Kronos nie Sterblichen zu. Freuden und Leid, wie über uns ewig am Himmel Arktos kreist, kreisen sie über allen. Schlussgesang. Denn dauernd bleibt nicht der Nachtglanz auf Erden, nicht das Unglück, nicht der Reichtum. Schnell entschwindet jenem Haus und zieht in dies, genießen und entbehren. So musst auch du dies alle Zeit, o Königin, in Hoffnung festhalten. Sahst du je, dass Zeus also ratlos ließ die Seinen? Deianeira, du kamst hierher, vermutlich, weil dir Kunde ward von meiner Drangsal, aber wie's mein Herz verzehrt, das mögst du niemals fühlen, noch erfuhrst du's nicht, denn also weidet frisch und froh die Jugend sich auf eignen Fluren, nicht des Sonnengottes Glut, kein Regen, keines Sturmes Hauch erschüttert sie. Nein, mühelos in Wonnen lebt sie stolz dahin, bis endlich eine, statt der Jungfrau Weib genannt, von nächtlich banger Sorgenlast ihr Teil empfängt und um die Kinder und den Mann sich ängsten muß. Und diese mag dann, blickend auf das eigne Los, erkennen, welches Ungemach mich niederdrückt. Ich weinte wohl schon über manches Missgeschick, doch eines, dem kein früheres gleicht, verkünd ich jetzt, denn als zu dieser letzten Fahrt der Herrscher sich erhob vom Hause Herakles, da ließ er mir ein altes Täflein hier zurück mit schriftlichen Geboten, die er früherhin, so oft er auch auszog zum Kampfe, nimmer da mir offenbart, denn wie zu Taten zog er nicht zum Sterben aus. Doch jetzt, als wär er schon dahin, bestimmt er, was mein Witwengut sein solle, sagte, welches Teil des Vaterreiches jedem Kind er ausgesetzt, Zugleich erklärt er, wann er nach 3 Monden Zeit und 1 Jahres Umlaufe nicht zurückgekehrt, so sei zu sterben ihm verhängt in dieser Frist. Doch überschreit er dieser Zeit bestimmtes Ziel, dann fließe fortan ohne Harm sein Leben hin. So würden, sprach er, alle Mühen des Herakles dereinst ihr Ende finden nach der Götterschluss, wie's aus der Eiche greisem Stamm ihm ehedem im Hain Donas kundgetan, der Taubenpaar. Des Spruches Wahrheit, wie er sich erfüllen muß, wird jetzt in diesen Tagen sich bestätigen. Darum, Geliebte, fahr ich oft aus süßem Schlaf empor, in Furcht erbebend, dass ich leben soll, nachdem der Heldenbester mir entrissen ward. Der Chor. Nicht also, sprich jetzt, schreitet doch, das Haupt bekränzt, zu froher Kunde seh ich dort ein Mann heran. Ein Bote, die vorigen. Der Bote. Ich bin der erste Bote, der von deiner Angst dich löst, o Deianeira, denn Alkmenes Sohn, er lebt und kommt als Sieger, und vom Kampfe bringt er unsers Landes Göttern hier die Erstlinge. Deianeira. Was sagst du, Greis, welch eine Kunde bringst du mir? Der Bote. Bald wird in deinem Hause dein gefeierter Gemahl erscheinen, im Geleit siegreicher Macht. Deianeira. Wer sagte dir's, von Bürgern oder Fremdlingen? Der Bote. Sein Diener hat es auf der nahen Rinderau erzählt, der Herold Lichas. Ich enteilte flugs, sobald ich's hörte, dass ich als der Erste dir's verkünd und du mir spendest Lohn und zollest Dank. Deianeira. Was säumt er selbst denn außen, wenn er Gutes bringt? Der Bote. Viel Unbequemes legt sich dort in seinen Weg, denn rings umsteht ihn alles Volk aus Melia und forscht und drängt ihn, und er kann nicht weiter gehen, denn jeder will vernehmen, was sein Herz begehrt, und keiner lässt ihn, bis er hört nach Herzenslust. So säumt er gegen seinen Wunsch, von Wünschenden umgeben, doch du siehst ihn bald von Angesicht. Deianeira, Zeus, der in Ötas ungemähten Gauen thront, so hast du doch uns Freude, wenn auch spät gewährt. Nun, liebe Frauen, jauchzet, ihr im Hause dort und ihr im Vorhof, denn ein Licht mir unverhofft geht uns aus dieser Kunde jetzt heilbringend auf. Der Chor. Jubelnd ertöne der Gesang mit lautem Hall in dem Palast von jungen Bräuten, und vereint der Jünglinge Gesang, feier ihn, den waltenden Gott, des Pfeils Herrscher, Phöbos laut. Zu gleicher Zeit hebt den Päan, hebt ihn, o Jungfrauen, an, ruft Phöbos Schwester Artemis, die, von der Fackel umflammt, auf Ortygias Höhen jagt, ruft die Nachbarnymphen. Man vernimmt Gesang im Palaste, der Chor fährt fort. Hoch flieg ich auf, verschmähe nicht dich, Flöte, die mir süß das Herz im Busen zwingt. O sehet, es erregt mir den Geist der Efeu, der zum bacchischen Lust Taumel mich entrückt, Gesang im Hause. O Lust, Päan, der Chor. Sieh, o sieh, geliebte Frau, du kannst es schon mit Augen wahrhaftig hier erblicken. Lichas kommt mit einer Schar gefangener Frauen, unter denen Iole. Lichas, die vorigen. Deianeira, ich seh es, liebe Frauen, seh ihn hier, den Zug, und meines Auges treuer Wacht entging er nicht. Willkommen, Herold, ruf ich, der nach langer Zeit willkommen nahte, wenn du mir Willkommnes bringst. Lichas, mit Heil erschein ich, und des Heiles Gruß gebührt, o Frau, dem Heldenwerke, denn dem tapfern Mann, der wohl gestritten, lohnt mit Recht ein edles Wort. Deianeira, du Liebster, lass mich, was zuerst ich will, zuerst erfahren, werd ich lebend schauen den Herakles. Lichas, ich habe lebend, glaube mir, in voller Kraft und blühend ihn verlassen, nicht erkrankt und matt. Deianeira, wo, war's in unserm Lande, war's im Fremden, sprich. Lichas, am Strand Euböas war es, wo er einen Hain dem Zeus Kineos gründet und Fruchtopfer weiht. Deianeira, Gelübde lösend oder auf ein Seherwort? Lichas, Gelübde lösend, als sein Speer der Frauen Land verheerend einnahm, die du hier vor Augen siehst. Deianeira, ihr Götter, wer sind diese, wem entstammen sie? Wohl sind sie mitleidwürdig, täuscht ihr los mich nicht. Lichas, sie hat Herakles, als er zwang, Ychalia, sich und den Göttern ausgewählt als Eigentum. Deianeira, vor dieser Stadt auch war es wohl, wo mein Gemahl verweilt, die unabsehlich endlos lange Zeit. Lichas, mitnichten, meistens war der fern in Lydia gehalten, nicht als freier Mann, so sagt er selbst, nein, als verkaufter Sklave, doch darf keinen Groll dies Wort, o Frau, dir wecken, weil Zeus solches tat. Verhandelt einem fremden Weib der Omphale, erzählt er selber, frönt er ihr ein volles Jahr, und also nagte dieser Schimpf am Herzen ihm, dass er sich selber einen Eid auflegt und schwur, den Schnöden, der ihm dieses Leids Urheber sei, als Knecht dereinst zu fesseln, ihn mit Kind und Weib. Nicht eitle Drohung war es, nein, sobald er sich gesühnt, so führt er vor die Burg des Eurytos ein Heer von Söldnern, denn er sagte, der allein von allen Menschen trage Schuld an diesem Leid, der habe, wie Herakles ihn an seinem Herd als alter Gastfreund heimgesucht, mit Worten oft und oft mit unheilvollem Sinn ihn aufgereizt. So prahlt er, unentfliehbar sei wohl sein Geschoss, doch steh er seinen Söhnen nach im Bogenkampf. Er müsse, rief er, als der Knecht dem freien Mann sich beugen. Dann beim Mahle warf er ihn hinaus, den Weinberauschten. Drob ergrimmt Herakles, und als Iphitos zu Tiryns Hügel wiederum hinkam, der Spur verirrter Stuten nachzuspähen, da stürzt er diesen, der das Aug hierher den Sinn dorthin gewandt, vom hochgetürmten Fels hinab. Ob dieser Untat grollte Zeus, der Herrscher ihm, der Vater aller, thronend auf Olympos Höhn, verkauft in ferne Länder ihn und trug es nicht, dass er von allen Menschen ihn allein mit List getötet. Recht er offen sich, ihm hätte Zeus vergeben, weil er Rache nahm mit vollem Recht. Denn frechen Hochmut lieben auch die Götter nicht. Doch jene, die mit böser Zunge sich gebläht, sie wohnen nun im Hades allzumal. Die Stadt versank in Knechtschaft, die du hier erblickst, die Frauen, die tief in Unheil stürzten aus des Glückes Höhen, sie nahen dir. Denn also hat es dein Gemahl geboten, ich, sein treuer Diener, richt es aus. Er selbst, sobald er für den Sieg der Opfer Dank, die frommen Gaben dargebracht, dem Vater Zeus, wird hier erscheinen, zweifle nicht. Dies letzte Wort tönt unter vielen Schönen wohl am süßesten. Der Chor. Nun lacht, o Fürstin, offenbar die Freude dir, da diese hier sind und du hörst dies frohe Wort. Deianeira, wie sollte nicht aus meines Herzens Fülle mich die Kunde hier vom Glücke meines Gatten freuen? Zur Freude zwingt mich's, darf ich ihn im Glücke sehn. Doch immer muß der reiflich Überlegende sich ängsten, Unglück treffe noch den Glücklichen. So faßte mich ihr lieben bitteres Schmerzgefühl, die Frauen hier zu sehen, die durch fremdes Land, beraubt der Heimat, irren, arm und vaterlos, und die vielleicht von freigeborenen Männern einst entstammt und jetzt der Sklaven schweres Los bestehen. O Zeus des Leids Abwender, mög ich nimmermehr so wieder einen meines Stamms dich wüten sehn. Doch, wenn du's tun willst, sei's in meinem Leben nie. So hat der Anblick dieser Frauen mir Angst erweckt. Zu Iole. Wer bist du, Jungfrau, sag es, Unglückselige, noch ledig oder Mutter? Zwar dein Äußeres zeigt dich dessen ganz unkundig, doch von edlem Stamm? Aus welchem Hause Lichas ist die Fremde da? Wer ihre Mutter, welcher Vater zeugte sie? Sprich, denn von allen fühl ich doch das innigste Mitleid mit dieser, die allein ihr Leiden fühlt. Lichas, was weiß denn ich? Wie magst du mich auch fragen? Wohl nicht aus dem letzten Hause dort entstammte sie. Deianeira, vom Stamm der Herrscher, vom Geschlecht des Eurytos? Lichas, ich weiß es nicht, Frau, forscht ihm auch nicht lange nach. Deianeira, auch ihren Namen sagte kein Gefährte dir. Lichas, mitnichten, schweigend hab ich mein Geschäft vollbracht. Deianeira, so sage mir's doch selber, Unglückselige, auch dieses ist ein Übel, dass niemand dich kennt. Lichas, wohl wird die Jungfrau, wie sie schon zuvor getan, auch nun den Mund nicht öffnen, sie, die nicht ein Wort, kein lautes oder leises, uns noch hören ließ. Nein, fort und fort, sich härmend um ihr schweres Los, vergießt die arme Tränen, seit sie ihre Stadt, die luft'gen Höhen, verlassen. Wohl ist dies Geschick für sie ein hartes, aber Nachsicht heicht es auch. Deianeira, wohlan, so lasst sie, wandle sie ins Haus hinein, so wie es ihr am liebsten. Nein, in solchem Leid füg ich zu ihrem Schmerze nicht noch neuen Schmerz. Schon ist's genug an diesem, doch nun lasset uns ins Haus hineingehen alle, dass du eilst, wohin dich's drängt, und ich anordne, was das Haus bedarf. Lichas geht mit den Frauen in das Haus. Deianeira, im Begriff ihnen zu folgen, wird von dem Boten zurückgehalten. Deianeira, der Bote, der Chor. Der Bote, vertritt der Deianeira den Weg. Erst harre noch hier außen eine Weile, dass du hörst von diesen Ferne, wen du führst hinein und was du nicht vernahmest und doch wissen musst, denn über alles dieses bin ich wohl belehrt. Deianeira, was ist's? Zu welchem Ende hemmst du meinen Schritt? Der Bote, verweil und höre, war es doch kein leeres Wort, was ich zuvor sprach, und ich denk auch dieses nicht. Deianeira, und soll ich jene wiederum hieher zu dir berufen, oder sagst du mir's und diesen nur? Der Bote, vor dir und diesen red ich gern, doch jene lass. Deianeira, schon sind sie fortgegangen, sprich das deine nun. Der Bote, in nichts von allem, was er eben sprach, bekennt der Mann die Wahrheit, und entweder lügt er jetzt mit seiner Botschaft, oder war er früher falsch. Deianeira, was sprichst du? Deutlich sage, wie du jedes meinst, denn was du jetzt gesprochen, kann ich nicht verstehen. Der Bote, aus jenes Mannes Munde selbst vernahm ich es in vieler Zeugen Gegenwart, dass Herakles um dieser Jungfrau willen nur den Eurytos und dessen stolze Weste zwang, dass Eros ihn allein von allen Göttern lockt in solchen Kampf. Nicht Lydien oder Omphales mühvoller Dienst, auch nicht der jähe Todessturz des Iphitos, und nun verwirft er's und erklärt das Gegenteil. Nein, als Herakles nicht bewog, den Eurytos, die Tochter heimlich, als Gemahl ihm anzutrauen, da bringt er eitle Klage vor um kleine Schuld und rückte wieder ihre Stadt mit Heeresmacht, wo, wie du hörtest, Eurytos den Thron besaß, erschlug den König, ihren Vater, und zerstört die Stadt. Und heute kehrt er, wie du siehst, zurück in dieses Haus sie sendend, nicht mit Unbedacht, noch als die Sklavin. Das erwachte nicht, o Frau, wie wär es möglich, wenn ihn Liebesglut entflammt? Ich glaubte sorgsam alles dir, o Königin, kundtun zu müssen, was ich hört aus seinem Mund, und dies vernahmen viele noch zugleich mit mir auf offenem Markt in Trachis. Diese mögen ihn wohl überführen. Sag ich Unerfreuliches, es tut mir wehe, doch die Wahrheit sprach ich aus. Deianeira, was ist mit mir geschehen, ich Unselige? Ha, welch Verderben nahm ich unter dieses Dach unwissend auf. O Grauen, also namenlos war sie geboren, wie der Herold mir beschwor. Der Bote: Traun, wie des Mädchens Auge glänzt auch ihr Geschlecht. Sie war entsprossen aus dem Blut des Eurytos, und Iole hieß sie, deren Stamm mit keinem Laut der Mann dir nannte. Freilich forscht er nicht danach. Der Chor: Fluch treffe, nein, nicht alle Bösen treffe Fluch, nur ihn, der heimlich Böses sein unwürdig übt. Deianeira: Was soll ich tun, ihr Frauen? Wie der Schauder mich erfasste bei den Worten, die der Bote sprach. Der Chor: Geh hin, den Mann zu fragen, denn er wird's gewiss ganz offen sagen, wenn du streng ihn prüfen willst. Deianeira: Ich gehe, denn verständig dünkt mir euer Rat. Der Bote: Ich aber, bleib ich, oder was gebeutst du mir? Deianeira: Ja, bleibe noch, denn ohne meiner Botenruf aus eignem Antrieb kommt er aus dem Hause hier. Lichas, die Vorigen. Lichas: Was meld ich, Herrin? Komm ich dort zu Herakles? Lass hören, fertig siehst du mich zur Wanderung. Deianeira: Mit solcher Eile stürmst du fort und kamst so spät, stürmst fort, bevor du dein Gespräch erneut mit uns? Lichas: Nun, wenn du weiteres fragen willst, ich stehe hier. Deianeira: Und willst du treulich auch die Wahrheit mir gestehen? Lichas: Beim hohen Zeus in allem, was ich selber weiß. Deianeira: Wer ist die Frau denn also, die du hergebracht? Lichas: Vom Land Euböa, wessen Kind ich weiß es nicht. Der Bote: Du, schaue hierher, weißt du wohl, mit wem du sprichst? Lichas: Und du, wofür denn bietest du die Frage mir? Der Bote: Gib, wenn du klug bist, kühn Bescheid auf dieses Wort. Lichas: Mit Deianeira, die des Öneus Tochter ist, Herakles hoher Gattin, wenn mich anders nicht mein Auge täuscht, mit meiner Herrin red ich hier. Der Bote: Dies wollte ich hören, dieses nur von dir. Du sagst, dass diese deine Herrin sei. Lichas: Und das mit Recht. Der Bote: Wie also, welcher Strafe glaubst du wert zu sein, wenn deine Falschheit gegen sie zutage kommt? Lichas: Was wäre Falschheit, welchen Trug ersinnst du da? Der Bote: Nicht ich, du selber bist es, Traun, der dieses tut. Lichas: Ich gehe, längst war's töricht, dir Gehör zu leihen. Der Bote: Nicht, eh du mir auf kurze Fragen Rede standst. Lichas: Sprich, was dich lüstet, weil du doch nicht schweigen willst. Der Bote: Die Kriegsgefangene, die du hier ins Haus geführt, die kennst du doch. Lichas: Mitnichten, doch was fragst du dies? Der Bote: Nun, gabst du diese, die du jetzt nicht kennen willst, nicht aus für Iole, für das Kind des Eurytos? Lichas: Vor welchen Menschen, wer der Mann, wo kommt er her, der dir's bezeugte, dass er das von mir gehört? Der Bote: Vor vielen Bürgern, mitten dort auf offenem Markt zu Trachen, hört es vieles Volk aus deinem Mund. Lichas: Wohl, dass ich's vernommen, sagt ich, doch auf Glauben nur und zuversichtlich reden ist nicht einerlei. Der Bote, auf Glauben wie das, schwurst du nicht mit hohem Eid, sie, die du bringest, sei die Braut des Herakles? Lichas, was? Seine Braut? Um alle Götter, sag mir, geliebte Fürstin, wer er ist, der Fremdling hier? Der Bote, der, der von dir vernommen, dass Sehnsucht um sie die ganze Stadt erstürmte, nicht die Lüderin die Stadt vertilgte, sondern ihre Lieb allein. Lichas, der Mensch, o Fürstin, möge nur von hinnen gehen, denn Traun mit Toren schwatzen ziemt dem Klugen nicht. Deianeira, ich flehe dir beim Gotte, der auf waldigen Felshöhn des Öta donnert, nicht verhehle mir's, denn keinem niedern Weibe sagst du solches Wort, noch einer, die nicht wüsste, dass im Leben nicht denselben Menschen immerdar die Freude lacht. Wer nun dem Eros Widerstand zu bieten wagt, Faustkämpfern gleich mit Händen, ist ein arger Tor, denn er beherrscht auch Götter, wie es ihm gefällt, und mich. Warum nicht andere, die mir gleichen auch? So wär ich wohl von Sinnen, wenn ich meinem Mann Groll hegte, dass ihn dieses Weh ergriffen hat und dieser Jungfrau, welche nichts verschuldete, was sie verunehrt oder was mich kränken kann. Nicht also tu ich, aber wenn dich jener so die Lüge lehrte, lerntest du nichts Rühmliches, und wenn du hier dein eigner Lehrer bist, so wirst du schlecht erscheinen, wo du redlich heißen willst. Sprich denn die Wahrheit offen aus, dem Freien hängt des Lügners Name schmählich als ein Flecken an, und mir's zu hehlen, das gelingt dir nimmermehr, denn viele, denen du's vertraut, die sagen mir's, und wenn dir bangt, so bangt dir ohne Grund, indem es nicht erfahren mich allein betrüben kann. Doch wissen kann das schaden, hat nicht Herakles, der eine Mann, viel andere Weiber schon gefreit, und keine noch aus diesen hat ein böses Wort noch Hohn von mir erduldet. Ihr auch groll ich nicht, und mag er auch in heißer Liebe glühn um sie. Auf ihr ja ruht vor allen mitleidvoll mein Blick, weil ihr die Schönheit mordet, ach, des Lebens Glück, und sie das Land der Väter nicht nach eigner Wahl in Not und Knechtschaft stürzte, doch das ziehe hin mit guten Winden. Aber dir bedeut ich, sei unwahr für andere, gegen mich stets ohne falsch. Der Chor. Sie sprach die Wahrheit, folge denn, nie wirst du dann die Herren tadeln, und von mir erwirbst du Dank. Lichas, geliebte Fürstin, weil ich denn erkannt, wie du voll edler Nachsicht menschlich fühlst mit Menschensinn, so sag ich alles lauter dir und berge nichts. Ja, wohl verhält sich's also, wie der Bote sagt, von namenlosem Sehnen ward Herakles einst nach ihr ergriffen, und um sie verwüstete sein Speer ihr armes Vaterland, Öchalia. Und das, ich muß auch sagen, was ihm günstig ist, gebot er nicht zu bergen, noch verhehlt er's je. Nein, ich, o Fürstin, fehlte, weil ich fürchtete, durch solche Worte dein Gemüt zu kränken. Ja, ich fehlte, wenn dir anders dies ein Fehler dünkt. Und nun, nachdem ich alles dir geoffenbart, so bitt ich ihm zuliebe, so wie dir zugleich, sei dieser Jungfrau freundlich und lass jedes Wort, das du für sie gesprochen, ohne Wanken stehen, denn jenen, der sonst überall den Sieg gewann, besiegte völlig seine Lieb um dieses Weib. Deianeira, so treibt's im eignen Herzen mich, das will ich tun und nicht auf mich herziehen und erhöhen die Not, fruchtlos mit Göttern kämpfend. Lasst ins Haus hinein uns gehen, damit du meine Botschaft überbringst und Gegengaben, welche wir ihm schuldig sind, für ihn empfängst. Denn leer zu gehen ziemt dir nicht, nachdem du hierher kamest mit so großem Zug. Ab ins Haus mit Lichas, der Bote geht nach der Stadt zurück. Der Chor, allein, Strophe. Aphrodites erhabene Siegesgewalt strahlt ewig neu, schweigen willig von den Göttern, und wie sie berückt den Kroniden, sag ich nicht, oder den nächtlichen Hades, oder auch Poseidon, den Ländererschüttrer. Hier, um die Sterbliche freiend, welche Bewerber erschienen zum Streit, umhallt von Schlachtgetos, umwölkt von Staub, traten sie vor zum Kampfe. Gegenstrophe. Acheloos, der Strom in des Stieres Gestalt, vierfüßig und hochgehörnt war's von der Önier Stadt, und der andere kam vom bachischen Thebe daher, den gekrümmten Bogen, Wurfspeer auch und die Keule bewegend, Zeus' Sohn. Beid um die Jungfrau glühend betraten den Plan, und des bräutlichen Genusses Göttin saß im Kreis waltend allein des Kampfes. Schlussgesang. Da scholl von der Faust von Wurfpfeilen erklang das Gedröhn, dumpf krachten die Hörner, verschlungene Füße rangen, es trafen die Stirn tödliche Stöße, Seufzen erscholl von den beiden, doch voll Reizes und Hold auf weit schauendem Hügel saß sie in Angst ihres Gatten harrend, und sie schied von der Mutter eilig gleich der einsamen Stärke. Deianeira, der Chor. Deianeira. Indes der Fremdling an die kriegsgefangenen Frauen im Haus ihr Lieben scheidend spricht sein letztes Wort, indessen trat ich insgeheim zu euch heraus, um euch zu melden, was ich schlau bereitete, und laut vor euch zu klagen, was ich leiden muß. Denn keine Jungfrau mein ich mehr, ein Eheweib nahm ich ins Haus mir, eine Last dem Schiffer gleich, die mir zur Schmach erworben mein treuliebend Herz, und nun zu zweien harren wir in einem Bett zu ruhen in seinen Armen. Dies gab Herakles, der uns der edle Treue stets geheißen war, zum Lohne mir für seines Hauses lange Hut. Zwar Groll zu hegen wider ihn vermag ich nicht, daß dieser Krankheit süßes Weh ihn oft befällt, doch auch zu wohnen ihr vereint, den einen Bund mit ihr zu teilen, welche Frau vermöchte das? Ich sehe, wie die Jugend ihr fortblühend wächst und mir dahin welkt. Lüstern hascht das Auge sich die Blume jener, und von mir entflieht es scheu. So muß ich fürchten, mein Gemahl wird Herakles fortan geheißen und der Mann der jüngern Frau. Doch selbst erklärt ich eben, Groll zu nähren, ziemt niemals dem klugen Weibe. Drum verkünd ich euch, ihr Lieben, was mich lösen kann von diesem Leid. Vor langer Zeit schon wurde mir ein alt Geschenk vom alten Untier, das ein ehrner Krug bewahrt, dass ich ein zartes Mädchen noch vom sterbenden, behaarten Nessos einst empfing aus seinem Blut. Er trug um Lohn die Wanderer durch des strudelnden Euenos Tiefen auf dem Arm, kein forderndes Schiffsruder schwingend, noch die Segel ausgespannt. So trug er mich auch, als des Vaters Macht gebot, mich einst als Gattin folgen hieß, dem Herakles. Auf seinen Schultern und in Stromes Mitte fällt er mich mit frechen Händen an. Hell schrie ich auf, und ohne Säumen wandte sich Zeus Sohn und schoss den Flügelpfeil ab. Rauschend fuhr er durch die Brust in seine Lungen. Im Verscheiden sprach darauf das Ungetüm des Greisen Öneus Tochter, du, noch großen Vorteil hast du, wenn du mir gehorchst durch meine Fahrt hier, dass ich dich als Letzte trug. Denn wenn von meiner Wunde du verdicktes Blut auffängst an jener Stelle, wo der Pfeil mich traf, den Gallicht schwarz, des Lerna Drachenbrut getränkt, so wird es dir für deines Gatten Herz, o Frau, ein Zauber werden, dass er nie ein anderes Weib fortan getreuer lieben wird an deiner Stadt. Hieran gedacht ich, denn im Haus, o Freundinnen, war's wohl verschlossen aufbewahrt seit Nessos Tod, und netzte dieses Unterkleid und ordnete, was er geboten. Und vollbracht ist alles schon, wohl möcht ich arger Künste nicht erfahren sein, noch je sie lernen. Wer sie wagt, ist mir verhaßt, doch kann ich diese Dirne durch Bezauberung, durch Liebesbann, beim Gatten überwältigen, dann ist das Werk vollendet, wenn's euch etwa nicht ein eitles Werk scheint. Anders lass ich ab davon. Der Chor. Wohl, wenn Vertrauen irgend ist bei dieser Tat, scheint uns der Plan nicht übel, den du ausgedacht. Deianeira. Ich habe wohl Vertrauen, doch es gründet sich auf bloßen Glauben. Kein Versuch erprobt es noch. Der Chor. So mußt du handeln, weil du, wenn auch glaubend, dir doch keine Kenntnis unversucht gewinnen kannst. Deianeira. Wir werden's bald erfahren, denn ich sehe schon ihn vor dem Haustor, ungesäumt erscheint er hier. Nur mein Geheimnis berget wohl, schmachvolles auch, verübtest du's im Dunkel, bringt dir keine Schmach. Lichas, die Vorigen. Lichas, was soll ich tun, o Kind des Öneus, sage mir's, denn schon verspätet säumen wir die lange Zeit. Deianeira, dir das zu sagen, säumt auch ich schon lange hier, indes du sprachst im Hause mit den fremden Frauen. Du sollst, o Lichas, dieses fein gewobene Kleid dem Manne bringen als Geschenk von meiner Hand. doch ihm es reichend sage, daß kein Sterblicher eh als er selber sich damit umhüllen soll und daß es weder schauen darf der Sonne Strahl, noch heil'ger Altar, noch des Herdes Feuerglanz, bevor er selbst es offen, öffentlich gesehen, am Tag der Stieresopfer frei den Göttern zeigt. Denn so gelobt ich, säh ich oder hört ich einst, er sei nach Haus gerettet, woll ich nach Gebühr mit dem Gewand ihn schmücken und den Göttern ihn als Opferpriester zeigen, neu im neuen Kleid. Davon ein Zeichen bringst du, das er leicht erkennt, sobald er dieses Siegelsring ins Auge fasst. Nun geh und erstens halte mir die Regel fest, als Bote nicht zu frönen, eitler Neubegier, dann sorge, dass sich seine Gunst und meine Gunst zum Doppeldanke gegen dich vereinige. Lichas, ja, wenn ich anders meine Kunst in Hermes Hut wohl übe, werd ich keinen Fehl an dir begehen. Ich überbringe, wie es ist, ihm dies Gefäß und füge treu die Worte, die du sprachst, hinzu. Deianeira, nun magst du hingehen, ist es dir doch wohl bekannt, wie dort die Sachen alle stehen in unserm Haus. Lichas, ich weiß und werde sagen, dass es glücklich steht. Deianeira, auch weißt du, denn du sahst es ja, wie liebevoll von mir die fremde Dirne jüngst empfangen ward. Lichas, das frohes Staunen meine Brust durchschütterte. Deianeira, was kannst du sonst noch sagen? Bangt mir doch, du wirst von meiner Sehnsucht früher ihm verkündigen, bevor dir kund ist, ob auch er nach mir sich sehnt. Lichas und Deianeira nach verschiedenen Seiten ab. Der Chor bleibt allein zurück.